Weil wir, das neue Miteinander, fordert, unterstützt und begleitet uns bei unseren sozialen Ideen. Eine andere Gesellschaft in einem solidarischen Miteinander liegt auf der Hand. Darüber sprechen wir jeden vierten Mittwoch im Monat von 19 bis 20 Uhr auf Radio Lora 92.4. Auch du bist all wir. Einen wunderschönen guten Abend bei Albier. Das neue Miteinander heute mit Antje Busse, Sibylle Burmeister, Peter Uttes, Jochen Balzer und Jürgen Greiner zum Thema Grundeinkommen und Würde. Wir werden eine Erfahrungsschilderung hören, die Geschichte von den vier Würden im buddhistischen Bereich. Bedingungsloses Grundeinkommen und Begegnungen in einem Haus, Gedanken zur Würde und Grundeinkommen und einem König und einer alten Weisen. Am Schluss gibt es Hinweise, Tipps, Termine und ihr könnt uns anrufen, wenn ihr uns sagen wollt, was ihr da draußen macht. Ruft an, erzählt es uns, 089 444 09 436. Den Chat haben wir heute nicht am Laufen, aber ihr könnt ja anrufen. Ja, das Thema Würde. Das letzte Mal hatten wir das Thema Arbeit und mein erster Gedanke war, vielen Menschen wird die Würde genau mit ihrer Arbeit genommen. In ihrer Situation, in dem ihnen ständig Geld abgezwackt wird, in denen ihnen ständig gesagt wird, sie arbeiten nicht gut genug. Sie sind nicht gut genug in den Dingen, die von ihnen erwartet werden. Sie sollen alles schneller machen. Kollegen werden entlassen. Die Arbeit bleibt die gleiche. Und unsere schlimmste Sache, dass wir diese entwürdigenden Situationen annehmen, aufnehmen und nicht wirklich verarbeiten, nicht wirklich damit umgehen, uns nicht wehren können oder meinen, uns nicht wehren zu können. Auch bei Lohnkürzungen und all diesen Dingen. Das war mein Hauptgedanke. Also die Würde des Menschen ist sehr antastbar. Sie wird ständig angetastet und ob durch bürokratische oder eben diese gesellschaftlichen, politischen, arbeitsmäßigen Situationen, ständig wird an unsere Würde gekratzt. Jürgen, du hattest zur Musik. Magst du das ansagen? Ja, wir haben heute eine besondere Musikauswahl oder ein Experiment in der Musikauswahl. Wir spielen alle Stücke aus einer Sammlung. Und zwar sind es alles Pianostücke, die von George Ivanovich Gurdjieff und Thomas de Hartmann sind und gespielt von Cecil Leid. Wir möchten musikalisch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein wenig von unserem Gefühl vermitteln, das wir bei unserem Thema und der Arbeit mit der Würde, dem Grundeinkommen erlebt haben. Also es ist eine musikalische Untermalung von Würde. Ich hoffe, dass es alles klappt, dass wir jetzt gleich den ersten Titel hören können. Ja, Jochen, du wirst starten mit deiner Erlebnisschilderung, bitte. Ja, es ist ja so, dass wir bei der Vorbereitung unserer Sendung schon auf das eine oder andere Paradox gestoßen sind, auf gegenläufige Bewegungen. Und der Fritz hat ja völlig recht. Also wir müssen in unserer Zeit fortlaufend Verhältnissen begegnen, die wir als unwürdig ansehen müssen. Und anderen geht es dann noch viel schlechter, das wissen wir auch. Stichwort Niedriglohnsektor, Stichwort Hartz IV zum Beispiel. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Hinweise darauf, dass Würde uns gar nicht so einfach genommen werden kann. Also, dass das immer noch die Frage ist, dass wir da etwas mitzureden haben bei dem Thema. Und unter dem Gesichtspunkt verstehe ich so das, was mir so im Vorfeld unserer Sendung passiert ist. Also, ich hatte einen Arzttermin, hatte noch ein bisschen Zeit. Ich bin ein bisschen spazieren gegangen. Ich war in Neuhausen unterwegs, vom Rotkreuzplatz zum Kanal. Nymphenburger Kanal, dann rüber nach Gern, in diesen schönen Wegen und Straßen. Und es war so richtig Herbststimmung. Man hat das Laub gerochen und die Bäume, wie sie sich anfingen zu verfärben. Und es war früher Abend, die Sonne war untergegangen, roter Himmel hinter dem Nymphenburger Schloss und Herbstwolken. Und ich genoss das alles und freute mich und dachte, oh, wie schön dieser Geruch des Laubs ist. Und plötzlich merkte ich, hey, ich erlebe Würde. Und ich hatte mich schon im Vorfeld dieser Sendung gefragt, ja, was habe ich eigentlich zur Würde zu sagen? Also da war ich ganz, ja. Und dann plötzlich dachte ich, ja, das ist Würde. Und wie kommt denn das? Ja. Und dann habe ich natürlich gedacht, tja, also jetzt muss ich mal ganz schnell mir aufpassen, was da die Kennzeichen ist, sind dieser Situation, weil ich will das öfter erleben. Vorher war ich so richtig in mir drin gesteckt, hatte meine Themen verarbeitet, was ich alles erlebt hatte. Jetzt war ich einfach aufrechter. Ich war ganz anders in meinem Körper. Ich war souveräner. Ja? Ich war auch mehr in der Welt. Und ich merkte so, ich hatte ein stärkeres Bewusstsein von dem, was eigentlich mein eigener Lebensweg ist, was meine Geschichte ist. Und weil aber zugleich so eine tröstliche Stimmung in der Natur war, so eine, ja, für mich ist in diesem Herbst auch immer sowas von Heimkommen da, ne, von Heimat auch. Da konnte ich all das, was eigentlich in meinem Leben gewesen war, ich konnte es annehmen. Ja? Und ob es nun Erfolge waren oder missliche Sachen, ob es Glück war oder Scheitern. Und das war dann auch so ein Merkmal, was uns bei der Vorbesprechung dann aufgefallen ist und was auch so eine gewisse Verbindung zum bedingungslosen Grundeinkommen mit sich bringt. Bedingungslos zu sich stehen. Das annehmen, wie es war und ist. Das als ein Aspekt von Würde. Ja, gut. Und dann merkte ich aber auch, das ist nicht nur eine Sache, die jetzt für mich privat da ist. Da ist zugleich auch so was Menschheitliches in der Luft. Ich kann diese Erfahrung machen, weil zugleich so was schwingt von den großen Menschheitsaufgaben, die sich uns allen stellen und wo jeder und jede von uns mit dabei ist und mitringt. Und das Ringen ist auch nicht zu Ende, das weist in die Zukunft. Und da liegt auch, finde ich, in dieser Herbstzeit so eine Kühnheit in der Luft. Zugleich auch so ein Vertrauen. Gut, das war so Aspekte dieser Erfahrung. Und dann dachte ich mir, ja, wie kommt das denn eigentlich, dass ich das normalerweise nicht habe? Und dann merkte ich, musste ich schließlich zum Schluss kommen. Also hauptsächlich bin ich selber dafür verantwortlich. Weil ich einfach ich mache mir zum Beispiel ganz viel Druck. Ich komme, sagen wir, mit meinem eigenen Leben komme ich schon ganz einigermaßen klar, aber mit dem, was in der Welt vor sich geht, komme ich überhaupt nicht gut klar. Und das, also Würde hat auch etwas damit zu tun, eben annehmen können, was ist. Und da tue ich mich in Bezug auf die Welt sehr schwer. Du sagst, du machst dir Druck und das nimmt dir die Würde auch? Klar. Weil das würde ich schon sagen, dass Würde etwas damit zu tun hat, dass man eben in welcher Situation auch immer bei sich selber bleiben kann. Und ich merkte halt so ein bisschen dieses Paradox, dass Würde auf der einen Seite etwas ist, was mir gehört, was uns allen gehört, aber wir bringen es nicht fertig, uns immer unserer Würde bewusst zu sein. Wir verlieren sie aus dem Blick. Und die Fähigkeit, sie im Blick zu behalten, das müssen wir uns erst erwerben. Ja, es ist sozusagen ein wirkliches Potenzial, aber wir müssen etwas dafür tun, dass es auch wirklich wird. Und ich denke, da hat uns dann der Peter anschließend was dazu zu sagen, zu dem Thema auch, ne? Des Wegs zur Würde. Haben wir noch Zeit? Ja. Okay. Ich finde, du hast schon eine ganze Menge dazu gesagt. Ich weiß nicht. Nee. Okay. Also nach deinem Verständnis ist die Würde etwas, was ich mir selbst gebe oder selbst geben kann. Brauchen wir dann, oder für was brauchen wir dann ein Grundeinkommen? Naja, erstmal würde ich sagen, das ist ja auch Forschungsfrage. Ne? Also ich würde sagen, ich habe Würde, ich gebe sie mir gar nicht. Ne? Aber ich muss die Fähigkeit, oder ich möchte gerne die Fähigkeit erwerben, würdig durchs Leben zu gehen, also den Kontakt zu meiner Würde, auch in normalen Alltagssituationen und nicht nur bei so einem schönen Spaziergang zu haben. Das ist so der eine Aspekt. Der andere mit dem Grundeinkommen, gut. Ja, du hast vorhin davon gesprochen und der Fritz hat das aufgegriffen, dass da Druck auch im Spiel ist. Also was macht einen denn würdelos oder was wäre voller Würde, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen hätten? Jetzt fragst du mich, oder wie? Ja. Tja. Also mal eins ist klar, dass natürlich... wir haben einfach unsere Überlebensbedürfnisse und die müssen wir erfüllt bekommen, sonst werden wir krank oder sterben. Und es ist einfach so, dass wir im Moment leider in unserer Gesellschaft noch nicht diesen Boden haben, dass wir wissen, wir haben hier ein Gemeinschaftsprojekt und dieses Gemeinschaftsprojekt trägt uns fair. Das haben wir jetzt nicht. Und dadurch ist es natürlich besonders schwer, den Kontakt zur eigenen Würde zu bewahren, möchte ich mal jetzt so sagen. Das ist nicht unmöglich. Ich denke, zum Glück haben wir Menschen die Fähigkeit, auch fürchterlichen Verhältnissen uns zu entziehen, zu widersetzen. Und das macht auch unsere Stärke aus. Aber es ist eine Herausforderung, wenn man nicht weiß, wie man die nächste Miete zahlen soll oder wie man durch den Monat kommen soll. Mhm. Und da sind ja Tausende davon betroffen, ja, auch in unserem Land. Und die jetzige Gesellschaftssituation nimmt uns ständig die Würde. Unser Traum vom Grundeinkommen gibt uns eine Hoffnung. Wie leben wir inzwischen weiter? Wie kriegen wir das hin, unsere Würde immer wieder so auf die Beine zu bringen, dass sie einen schönen Herbstspaziergang machen kann? Oder dass wir Rituale finden wie ein Sufi, und das wäre unsere nächste Musik, um die ich den Felix bitte. Peter, du hast dich mit Würde sehr beschäftigt. Ja, gezwungenermaßen. Also ich habe ja auch am Anfang der Vorbereitung der Sendung erst gedacht, ich könnte hier sozusagen den Hut aufhaben und damit sozusagen meine Lebenserfahrung der letzten 25 Jahre und darüber hinaus hier preiszugeben oder sie zur Debatte zu stellen, sie kundzutun. Und dann aber gemerkt, das wäre nicht angemessen, weil es hier tatsächlich um eine Würde geht, die alle angeht. Also das ist ja nicht nur meine spezielle Würde, meine Peter-Utes-Würde, sondern ich denke, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe oder den Weg, den ich gefunden habe, zu meinem Selbstverständnis über Würde wieder zu kommen, ist einfach eine Möglichkeit im Kontext vom bedingungslosen Grundeinkommen wirklich zu gehen. Also ich muss dazu sagen, bei mir hat es bis jetzt 25 Jahre gedauert, um dieses Selbstverständnis zu erlangen. Das kann natürlich bei anderen vielleicht kürzer sein, das weiß ich nicht. Ne? Manche kriegen das ja spontan gegeben. Ne? Also wir wissen ja nicht zuletzt auch durch die Ereignisse in der Geld- und Wirtschaftssituation, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass wir eigentlich in einer sehr süchtigen Gesellschaft leben. Ja, das ist wohl mittlerweile Konsens auf allen Ebenen, wo in diesen Bereichen diskutiert wird. Und ich durfte das halt mit 33 Jahren hautnah erleben. Da war ich sozusagen an meinem Ground Zero mit meinen Alkoholexzessen und habe dann etwas gefunden, es ist mir geschenkt worden, was mich tatsächlich wieder in diese menschliche Gesellschaft zurückgeführt hat. Das ist ein 12-Schritte-Programm aus den sogenannten A-Gruppen. Und die gibt es mittlerweile für alle möglichen Süchte und Verhaltensmuster. Also A-Gruppen meint anonyme Alkoholiker, genau, anonyme Spieler, alle Sexsüchtige. Also da jeweils Gruppen, genau, gibt, wo es nicht darum geht, zuerst mit seinem Namen dazustehen, sondern erstmal einfach teilzunehmen als Mensch, wie man kommt. Genau. Und später dann tiefer einzusteigen. Genau, das ist ein 12-Schritte-Programm, wobei eben der erste Schritt das Entscheidende ist, dass man sozusagen zur Kapitulation kommt. Das heißt also, für sich selbst erkennt, okay, an der Stelle komme ich jetzt nicht mehr weiter. Ne? Und dann gibt es den Einstieg zu einer höheren Macht oder zu einer höheren Intelligenz, zu einer höheren, wie auch immer gearteten, ja, was jeder findet für sich, einen Gott oder eine Gruppe kann ja auch eine höhere Struktur sein. Ne? Und über diese Kapitulation des Aufgebens entsteht dann tatsächlich auch eine Bereitschaft, etwas Neues aufzunehmen. Ne? Vorher war ja immer die eigene Intelligenz, das Ego immer das Maß aller Dinge. Und erst danach, wenn dieser Punkt, sogenannte Tiefpunkt gefunden wurde, dann entsteht Bereitschaft, was Neues anzunehmen. Und der Weg ist dann einfach über einen eigenen Prozess, über eine Inventur, über verschiedene Strukturen herauszufinden, wie kann ich jetzt weitergehen. Mhm. Ne? Also, was kommt als erstes nach dem Tiefpunkt? Nach dem Tiefpunkt kommt als erstes eine Sache, wieder zum Glauben zu kommen. Ne? Also zu einem Glauben, dass jemand anders oder eben ein Gott größer als ich mir meine Ehre oder meine Würde zurückgeben kann. Weil ich offensichtlich das nicht in der Lage bin. Mhm. Das heißt, also ein Süchtiger an der Stelle ist so mit seinem, so verfangen in seinem System, dass er nicht in der Lage ist, das aufrechtzuerhalten. Und da gibt es sehr viele Slogans in diesen Gruppen. Und einer dieser Slogans ist ganz klar: Wir lieben dich so lange, bis du lernst, dich selber zu lieben. Das heißt also, der wird so lange mitgenommen, solange er den Wunsch hat, natürlich was Neues zu lernen. Wenn er natürlich alte Muster wieder einen Rückfall oder irgendwas baut, dann ist das natürlich nicht mehr gegeben. Also er kann natürlich jederzeit wiederkommen, aber die Bereitschaft ist das Entscheidende. Bereitschaft auf Veränderung. Ne? Und dann sind Leute da, die tatsächlich ein Stück Weg schon gegangen sind und vielleicht schon diese Würde oder diese neue Selbsteinschätzung gelernt haben. Und damit kann man dann auch gehen und dann mal ausprobieren und mal schauen, wie ist das denn, wenn ich jetzt den aufrechten Gang wieder übe und nicht mehr auf allen Vieren durch die Gegend krieche. Ne? Mhm. Das geht bis hin zu Arbeitssituationen und da werden viele, viele Erfahrungen ausgetauscht. Also wie gesagt, ich bin seit 25 Jahren dabei und habe insgesamt vielleicht so, na, summa 4.000 bis 5.000 Meetings besucht. Ne? Mhm. Und da kommt schon einiges an gehörten zusammen. Ne? Ob ich das immer wieder umsetze, ist eine andere Frage. Das zweite Standbein, das ich dann sehr schnell gefunden habe, war da tatsächlich die Meditation, was auch in dem 12-Schritte-Programm tatsächlich beschrieben wird. Ne? Das heißt also, im 11., 12. Schritt heißt es da, nachdem wir eine Erwachen erlebt haben, nachdem wir wach geworden sind, haben wir es A weitergegeben, diese Information, und B, wir haben eine tägliche Übung draus gemacht, mhm. Also eine Art Meditation halt, mhm. Ne? Oder es auch in ein tägliches Gebet mit einbinden, also es ist ja egal, wie kontemplativ ich damit umgehe, ob ich jetzt tatsächlich jetzt eine Sitzpraxis mache, so wie ich habe dann den buddhistischen Weg gewählt, also beziehungsweise die Erfahrung, ich habe bis heute noch keine buddhistische Zuflucht im klassischen Stil genommen, aber es gab sowas wie eine Hingabe, also dass ich mich sozusagen committed habe, wie man so Neudeutscher, verbunden, ja genau. Und das ist halt klassischer tibetischer Buddhismus und da gibt es halt an der Stelle für mich so einen Weg, den ich wirklich so alltagstauglich gefunden habe. Das nennt sich der Weg des Shambhala-Kriegers. Mhm. Und das ist in Tibet eine Alltagsnummer, also das gibt da so wie bei uns die Nibelungen-Saga oder so, ist da diese Geschichte von Shambhala. Ne? Und in diesem Weg, den man da gehen kann, ist tatsächlich so, dass da einmal die Würde auftaucht. Ne? Mhm. Also erst lernt man mal ein bisschen sitzen und gucken und so. Und dann ab einem gewissen Level tauchen mit einmal 4 Würden auf. Mhm. Ne? Und das ist einmal, das sind 4 Figuren, also das Tiger, ein Schneelöwe, ein sogenanntes Fabeltier Garuda und ein Drache oder Schlange. Ne? Und die beschreiben bestimmte, ja, nicht psychologische, sondern Charaktereigenschaften, die ein würdevoller Mensch, ein würdevoller Krieger entwickeln kann. Mhm. Ja, die hat er nicht automatisch, zwar in sich, so wie im Christlichen, den göttlichen Funken, aber die müssen freigelegt werden, ne, über Meditationspraxis. Ne. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann kann ich da auch noch ein bisschen drüber erzählen. Vielleicht nach der Melodie. Okay. Eine armenische Melodie hätte Jürgen uns als nächstes vorbereitet. Zum Thema Würde geht es nochmal weiter. Peter? Ja. Okay, also zweite Teil jetzt. Einmal eben, wie gesagt, die sogenannten A-Gruppen zur Schritteprogramm bringt einen wieder zur Würde, zur Menschlichkeit. Und das andere Standbein, was ich habe, ist die Meditation. Speziell eben die Meditation tibetischer Buddhismus, Shambhala-Lehren, Lehren von der Kriegerschaft. Und das fängt an mit dem Tiger, und Tiger ist ein Symbol für Sanftmut. Ja? Das heißt also, der, wie so ein sanfter Tiger. Das denken wir ja meistens nicht. Nee, denken wir nicht, nein. Okay. aber er ist sehr freundlich zu sich selbst und barmherzig zu anderen. Ne? Also der ist wirklich eine Erscheinung, die bescheiden und ohne Arroganz, voller Zuversicht, jenseits von Gewinn, Sieg oder guten Ruf, das braucht er alles nicht, diese Eitelkeiten. Mhm. Und was ganz wichtig ist an der Stelle, wie es beschrieben wird, er braucht auch nicht andere durch Täuschung zu überzeugen, ne, sondern er ist einfach Tiger und so wie er ist. Ne? Mhm. Genau, und das ist eine sehr schöne, anzusehende Geschichte. Der Schneelöwe, der ist munter, das heißt also, der ist frisch, der ist oben an den Berggipfeln und hat eigentlich mit diesen niederen Begebenheiten des Daseins wenig zu tun. Ne? Der bewegt sich also in einer gewissen Disziplin. Ne? Disziplin ist hier nichts Negatives, sondern sehr, sehr befreiend. Der Geist und die Einstellung. Den Überblick. Genau. Und der Geist ist gehoben und freudvoll. Ne? Er hat also eine anmutige und eine großartige Art, seine Taten zu vollbringen. Ein schönes genau. Bild zur Würde, ja. Genau. Und er hat auch keine Berührung, habe ich schon gesagt, mit niederen Bereichen oder so. Ne? Dann kommt ein Fabelwesen. Dann kommt ein Fabelwesen, das ist der sogenannte Garuda. Wie sieht das denn aus? Oder? Das gibt's ist da so, ja, gibt es so Bilder dazu. Das sieht vorne eigentlich wie so ein Geier aus, hat dann aber Krallen, Flügelkrallen, ist also eine Mischung zwischen Drachen und ist also in seiner Wesenheit unerhört. Ne? Also der ist ja unerhört. Also der ist einfach da, so wie er ist. Ne? Und wird nicht, das wird so beschrieben klassisch, im Hinterhalt der Hoffnung gefangen. Ja? Das heißt, wir kennen ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja? Ja. Und der wird in diesem ganzen hoffnungsvollen, es wird schon und lass uns mal was tun. Ja. Mhm. Und irgendwann, nein, der ist zack, jetzt. Der ist so authentisch. Ja. Der hat keinen Anfang und kein Ende. Präsent. Der ist einfach nur präsent. Mhm. Ne? Er versucht seinen Geist auch nicht zu ermessen. Er hat also keine Qualitäten von Zweifel. Mhm. Ne? Also der durchschreitet den Raum ohne Mängel, also ohne Furcht und ein weiteres Bild ist, der ist so klar in seinem Geist, das ist wie ein gutes Schwert, das aus sich selbst heraus besteht. Mhm. Und der Versuch, es zu schärfen, würde es stumpf machen. Das also, da muss man nichts mehr dran verändern. Ja, ne? Das ist scharf. Das ist einfach scharf. Okay. So. Letzter Punkt wäre der Drache. Und das ist unergründlich. Das heißt, also, da müssen wir gar nicht mehr hin. Das ist das Mysterium des Menschen an sich. Mhm. Ne? Also da kann man auch kaum drüber reden. Wie helfen uns diese Wesen jetzt oder diese Bilder zur Würde zu kommen? Indem man das praktiziert. Das heißt also, die Anweisung oder der Weg. Indem man diese Bilder betrachtet. Genau. Das heißt, man kontempliert das, ne? Mhm. Auf diesem Weg, Shambhala-Weg, dann an einem gewissen Punkt kann man sich damit vertraut machen. Okay. Dann springen wir eins weiter zur Antje. Du hast Begegnungen in deinem Haus. Ja, oder? Eingebracht. Bitte, erzähl uns mehr dazu. Ja. Was ist los mit bedingungslosem Grundeinkommen in deinem Haus? Also es ist jetzt gerade so, ich habe mich ja noch nicht vorgestellt, das wollte ich jetzt gerade machen, weil jetzt darf ich heute in dieser Sendung auch dabei sein. Und in der ersten Sendung hat der Fritz ja so netten einen Song von Pink Floyd für mich gespielt. In der zweiten Sendung hatte ich Geburtstag, hat der Fritz mich wieder ganz nett Gratulation gewünscht. Und heute in der Sendung bin ich jetzt mal dann wirklich da. Ja, und es ist so, ich gehe jetzt mal weiter auf diesem Würdeweg. Und das Haus wird jetzt gerade ganz groß. Es wird zur Straße. Als ich hingefahren bin von Schwabing nach Haidhausen, da sah ich viele Menschen auf der Straße und ich habe sie angeschaut und habe mir gedacht, was wäre an diesen Menschen jetzt anders, wenn es ein Grundeinkommen gäbe, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich hatte so vor Augen, dass sie vielleicht einfach würdevoller, stressfreier hier über die Straße gehen oder im Auto sitzen. Es sah alles sehr stressvoll, sehr angestrengt aus. Und das ist irgendwie so das, was ich am liebsten mache, dass ich mir die Welt vorstelle, als hätten wir das bedingungslose Grundeinkommen schon und mir dann denke, wie die Menschen dann vielleicht anders sein könnten oder anders wären. Und dann ist ja immer dieser berühmte Satz, dann würde keiner mehr arbeiten, kann ich nur sagen, stimmt nicht. Ich war auf dem Tollwood und habe viele Leute gefragt, was sie dann machen würden. Und sie haben die tollsten Ideen erzählt und man konnte sofort merken, wie eine ganz große Kreativität in sie hineinkommt, in ihr Denken und viele Wünsche, die sie vielleicht in ihrem Leben immer gehabt haben, vor ihren Augen standen. Und das haben sie dann auf die Tafel geschrieben. Und ich kann euch nur sagen, es ist mitnichten so, dass keiner mehr arbeiten würde. Habe ich da auf jeden Fall gesehen und gemerkt. Ja, und jetzt eröffne ich jetzt nochmal in die Runde, weil, genau. Sibylle? Ja, mich würde es am meisten interessieren, wie du dir dein eigenes Leben anders vorstellen würdest. Mit dem bedingungslosen und ausreichenden Grundeinkommen. Also wenn du so wirklich so in die Vision gehst, wie würde es anders gelaufen sein, jetzt ohne irgendwas rückläufig machen zu wollen? Aber trotzdem finde ich, ist das wichtig für die Vision. Wie könnte es vielleicht anders laufen? Wie wäre es anders gewesen? Und wie würde dann die Zukunft ausschauen? Ja, also für mich wäre mein Leben bestimmt auch anders, weil wenn ich in viele Bereiche hineindenke, hätte ich auch nicht so den Druck in meinem Leben gehabt oder das Gefühl, das Wirtschaftliche würde mich und die anderen Menschen um mich herum zum Beispiel unterdrücken. Ja, ich hatte, als ich Studentin war, einen Studentenjob. Also das war schon sehr stressig, weil ich kann einfach nicht mit Chefs zusammenarbeiten. Mein Vater war jahrelang mein Chef. Ich bin also Unternehmenstochter und von daher habe ich auch im Rückblick immer so vor Augen, dass ich mir denke, naja, das wäre ganz toll gewesen, wenn damals die Arbeiter ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses schon gehabt hätten. Und ich sage euch, die hätten auch dann bei uns noch weitergearbeitet, weil sie meinen Vater irgendwo auch geliebt haben. Also das gibt es auch, dass die Menschen aus Liebe zur Arbeit dann genau das tun, was sie jetzt auch tun, weil sie einfach ihre Arbeit lieben, aber sie könnten sie ganz neu lieben, weil wenn ich an diese Ups-Fahrer denke, da kriege ich immer schon fast einen Herzkasper, weil die tun mir so leid, die sind so gestresst und die müssen irgendwie von Haus zu Haus und jedes Mal denke ich mir, ob ich den jetzt demnächst immer noch sehe, diesen Ups-Fahrer, oder ob er jetzt dann schon ein Herzinfarkt gestorben ist und dass so viele Dinge wären dann nicht mehr, ja, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wo ihr überall arbeitet, aber ich denke mir, dass ihr dann auch wahrscheinlich wesentlich stressfreier durchs Leben gehen dürftet mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, wir könnten uns alle etwas entspannter in diesem Leben und etwas würdevoller bewegen und kriegen dazu jetzt noch ein Allegretto von Gurdjieff, von unserem neuen Felix. Bitte schön. Es kommt noch ein Jingle, oder? Nein, du bist schon dran, Jürgen. Bitte. Nein, noch nicht. So, bitte, Jürgen, deine Gedanken zur Würde. Als wir uns mit dem begonnen haben, mit dem Thema Würde zu beschäftigen und der Frage, was ist Würde, kam die zu mir und ich habe mich gefragt, was für mich denn persönlich Würde ist. Und ich habe mich gar nicht leicht damit getan, jetzt hier eine Antwort drauf zu geben, die dann irgendwo in einem Maßnahmen- oder Kriterienkatalog festhaltbar wäre. Immer mehr oder mit der Zeit ist bei mir dann so ein Bild aufgetaucht. Und das Bild ist ein brauner Karton, so wie man ihn zur Verpackung kennt, auf dem draufsteht, Achtung, zerbrechlich. Aber für mich persönlich innen drin war er irgendwie leer. Und ich habe mir überlegt, warum empfinde ich den leer? Das ist ja etwas, was mit mir zu tun hat, mit meinem Verständnis oder mit meiner Betrachtung von Würde. Und eins ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich immer von Würde sprechen, dann, wenn sie fehlt oder wenn sie verletzt wird. Und dann auf der anderen Seite haben wir diesen Begriff der Würdenträger. Und den finde ich ganz seltsam, weil man hier einen Menschen, der ein Amt innehat, als hohen Würdenträger dann ja, mit einer Sänfte durch die Welt trägt und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch nicht irgendwie eine Balance ist, die mit uns allen Bürgern zusammenhängt und die irgendwo etwas von diesem Geist, der für uns im Grundgesetz niedergeschrieben worden ist, mit dem, dass die Würde eines Menschen unantastbar ist, auch nichts irgendwie zu tun hat. Ja, irgendwie ist Würde so ein Sammelbegriff von Wünschen, wie man miteinander vielleicht miteinander umgehen sollte. Das ist so mein Eindruck gewesen, auch bei den Gedanken. So ein minimaler Wunsch, wie Menschen sich begegnen sollten. Und dann habe ich mir mal die Frage gestellt, wie würde ich gerne oder ob ich Würde von meinen Mitmenschen haben möchte oder wie Menschen mir Würde geben sollten. Und ja, eigentlich mein Wunsch oder meine Vorstellung davon, wie wir miteinander umgehen, ist eigentlich der, dass wir einander vielleicht liebevoll betrachten oder eine liebevolle Haltung einander gegenüber einnehmen sollten. Und das hat mich dann zu der Überlegung gebracht, dass Würde vielleicht nur eine Stufe, eine Zwischenstufe ist oder eine Ersatzforderung statt der, wie sie zum Beispiel im Neuen Testament beschrieben ist, der Nächstenliebe. Dass wir eigentlich so eine Art von bedingungslose, liebevolle Betrachtung von uns Menschen einander, aber auch gegenüber der Natur, den Tieren, unserer Erde und auch dem gesamten Kosmos haben sollten. Und das bedingungslose Grundeinkommen sehe ich hier als einen Weg, sich gegenseitig Würde zu schenken oder Anerkennung, Aufmerksamkeit. Und die größte Herausforderung, wenn wir ein Grundeinkommen hätten, wäre doch, dass ich auch jedermann dieses Grundeinkommen gönnen kann, dass ich sozusagen auch meinem ärgsten Feind ein Grundeinkommen gewähren kann, dass er sozusagen auf meine Mitwirkung, auf Basis dieser gesamtheitlichen Mitwirkung leben kann, sein Leben gestalten kann. Und dazu, das ist keine leichte Sache. Und ich habe dazu in meinem beruflichen Leben als Coach eine Unterscheidung kennengelernt, dass man zwischen der Person an sich und seinem Verhalten, seinen Handlungen unterscheiden soll. Das heißt, dass man die Person an sich für ein achtenswertes, respektwertes oder liebenswürdiges Wesen wahrnehmen kann und seine Handlungen, dass man die eben davon getrennt sieht und dass man dann eben die Betrachtung hat, diese Handlungen sind, die kann man kritisieren. Und diese Handlungen finden nach meinem Verständnis eben im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten statt. Und das ist für mich eine sehr befreiende Betrachtung gewesen. Und vielleicht, wenn wir noch dabei betrachten, dass wir alle aus kosmischem Sternenstaub bestehen, dann sollten wir vielleicht, oder dann ist es schön, wenn wir dann eine andere Betrachtung von uns und dem Universum einnehmen können. Sternenstaub. Was ist das? Ja. Wenn wir uns gegenseitig als Sternenstaub achten, wird es würdevoller. Also in einem Punkt würde ich dir widersprechen, Jürgen, nämlich ich finde schon, dass ich auch mal würdevolle Menschen erlebt habe. Also es ist nicht nur die Abwesenheit von Würde, es ist auch die Präsenz von Würde. Und zwar gerade auch Menschen aus anderen Weltgegenden. Und ich muss wirklich sagen, ich möchte gerne von ihnen lernen, weil es hat etwas mit Manifestation zu tun. Man könnte vielleicht auch sagen, bei der eigenen Wahrheit bleiben. Das ist würdig. Da hast du total recht. Aber das, was ich mit würdevollen Menschen finde, das sind eigentlich Menschen, die man eben vielleicht gar nicht so gleich in Würde sieht, denen man von Grund aus vielleicht eher sagen würde, dass die vielleicht ein Problem mit Würde hätten. Ich denke zum Beispiel an kranke Menschen oder an ältere Menschen, die wir plötzlich ob ihrer Lebenssituation oder trotz ihrer Lebenssituation wahrnehmen, dass die Würde ausstrahlen. Also da in dem Zusammenhang nehmen wir es wahr. Und das ist dann eher die innerliche Würde und weniger die von außen gegebene. Ja, jetzt würde ich gerne in diesen braunen Karton noch ein bisschen Licht hineingeben, weil du hast vorhin von dem Begriff liebenswürdig gesprochen. Da ist auch Würde drin, also würdig. Da ist auch noch die Silbe Ich drin. Und also ich denke mir, wenn man Menschen liebenswürdig empfindet, dann kommen doch diese beiden Dinge, die ich jetzt in deiner Botschaft so höre, zusammen, oder? Wow. Interessante Analyse. Ja, ist zu überlegen. Ist gut, durchaus einzubeziehen. Dann geben wir uns dazu jetzt eine tibetanische Melodie. Auch wiederum von Gurdjieff. Und Sibylle wird uns die Geschichte vom König und der alten Weisen erzählen. Stimmt's? Ja, die Geschichte ist es nicht, aber es betrifft den König und die alte Weise und eine ganz spezielle Würde, die ich in dem Zusammenhang gefunden habe, als ich mich damit befasst habe. Und da wollte ich nochmal vorwegnehmen, nämlich die Tatsache, dass wir uns befassen mit den verschiedenen Themen, also Trennung von Arbeit und Einkommen, Grundeinkommen und Würde, ist schon eine Hilfe, finde ich. Also bei mir hat sich wahnsinnig viel verändert, indem ich mich sehr intensiv, also arbeitet auch damit, mit den Themen befasst habe, hat sich mein Inneres verändert. Und zwar habe ich wirklich an manchen Stellen, besonders bei der Arbeit, das Gefühl, also bei der Befreiung der Arbeit eigentlich, habe ich das Gefühl gehabt, dass es bis in die Gene gegangen sind. Und zwar einfach dadurch, dass ich über Grenzen gegangen bin, indem ich mich damit befasst habe. Und das ist, glaube ich, vielleicht sogar eine generelle Antwort auf deine Frage, was können wir denn eigentlich tun? Und jeder von uns, ich denke, wenn wir uns damit befassen und irgendwie die Möglichkeit kriegen in unserem Alltag, wenn er nicht schon so gestresst und geballt und angstvoll ist oder so, uns auch mit den Themen wirklich gemeinsam zu befassen und auch was zu erarbeiten, was das betrifft. Also bei der Würde ist jetzt für mich rausgekommen, dass ich schon mal wusste, was meine Würde war vor vielen Jahren und das aber wieder völlig vergessen hatte. Irgendwie. Aber während ich mich jetzt damit befasst habe, habe ich gemerkt, ich bin wirklich diese weise Alte und habe vorher aber gar nicht dazu gestanden. Und das berührt mich auch sehr. Ich bin es wirklich. Und damit weiß ich nicht, wie ich Würde beschreiben kann, weil Würde ist für mich vorher nie ein Thema gewesen. Aber ich habe es halt in den mythologischen Büchern und in den archetypischen Geschichten gefunden, dass das schon mit einer bestimmten Art von Würde zusammenhängt. Und da will ich halt gleich sagen, dass die Archetypen uns allen zur Verfügung stellen. Also selbst wenn wir nicht als Ganzes jetzt die Weise sind, sondern den Krieger oder der König oder der Künstler oder was immer, auf jeden Fall steht uns die Würde als Archetyp zur Verfügung. Also die Weise. Und wo ich sie noch gefunden habe, eine spezielle Art von Würde, ist eben beim König oder bei der Formation, bei der geistigen Formation des Königs. Was für mich eine Seelenformation ist. Und die Weise ist auch eine Seelenformation. Die alte ist eine alte mythologische Geschichte von den Frauen. Das ist quasi die Weise. Und der König, und das habe ich gelesen, das fand ich ja irre spannend, weil wir ja die Krone auch hatten als Symbol am Anfang jetzt unserer großen Bewegung hier in München mit dem Grundeinkommen, wurden Kronen ausgeteilt und wurde gesagt, jeder kann sein eigener König sein. Was heißt das jetzt für mich. Das war auf jeden Fall eine wunderschöne, kunstvolle, wie nennt man das? Event. Das war ein wahnsinnig schönes Event im Rahmen von vielen anderen Geschehen, was Grundeinkommen betrifft. Und alle waren irgendwie heiter und schon erhöht, hatte ich den Eindruck, mit den Kronen auf dem Kopf. Und das, der König hat eigentlich, so wie sich das jetzt für mich so herausgeschält hat, die Eigenschaft, Verantwortung zu übernehmen und war und sollte sein der höchste Diener seines Volkes. Ja? Nun ist diese Seelenformation nicht immer auf, sitzt meistens nicht auf irgendeinem Thron, aber hat halt mit großen Projekten zu tun und zwar menschlichen Projekten, also wirklich Verantwortung zu übernehmen für größere Gruppen, für größere Projekte. Und diese, also diese Bereitschaft, große Verantwortung zu übernehmen, das strahlt der König. Und das, damit füllt er Räume sozusagen. Und das ist eine Kraft, an der man gar nicht vorbeigehen kann. Und nun sind wir nicht alle Könige, so wie wir nicht alle Weise sind. Aber wir haben den Archetyp des Königs auch in uns. Nämlich Verantwortung für die anderen zu übernehmen, auch vielleicht sogar im größeren Stile. Und das nur zu der Frage, wie können wir denn selber auch für unsere Würde einstehen? Vielleicht sogar schon vor dem Grundeinkommen, vielleicht kriegen wir es dann schneller, weil wie wir wissen, kommt das, wo der Reichtum und wo die Würde schon ist, da kommt sie auch wieder leichter hin. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Methoden, sich die Würde zurückzuholen. Und das sind wirklich gute alchemistische Methoden in der humanistischen Psychotherapie, wie die Journey, The Work oder aber auch zum Beispiel die Wertgestalten abrufen können. Das können wir alle. Wir können alle unsere inneren Könige abrufen und die treten dann als Paar auf. Oder die inneren Weisen, die treten dann auch als Paar auf. Mhm. Und die leiten uns dann. Und zwar ganz unglaublich stark. Mhm. Und jetzt habe ich zur Alten einen... Habt ihr Fragen? Eigentlich nur... Also was ich so bemerkenswert finde, ist, dass wir heute viel davon hören, wie wir selber stark werden können, um die Verhältnisse zu verändern. Ja. Ne? Indem wir den Kontakt zu unserer eigenen Würde finden, können wir Menschen sind stärker als der schlechte Zauber, der uns umgibt, sozusagen. Vielen Dank, das ist wunderschön. Spannend, ja. Ja, danke. Es ist genau in meinem Sinne. Und ich habe halt ein Gedicht geschrieben, und das kam einfach so. Das war auch schon ein altes, wie gesagt, und dann hatte ich es vergessen, dann habe ich es gesucht und nicht mehr gefunden. Aber ich habe das wieder aufgegriffen. Ja, als Alte trenne ich mich vom Alltag. Als Alte werd ich innerlich. Als Alte treffe ich dich und mich im Inneren rund. Als Alte spinne ich rote Faden. Als Alte strick und häkle ich mit diesem Garn. Als Alte web ich mich und dich ins Ganze ein. Als Alte lausche ich, als Alte murmle ich. Als Alte triffst du mich und dich im Dunkeln. Es geht noch länger. Als Alte weiß ich, dass wir eins sind. Als Alte akzeptiere ich großen Unterschied. Als Alte schaukle ich dich und mich in den Koran. Ich sehe, Fritz, du willst noch was. Ich aber habe noch ein paar Verse. Okay. Als Alte liebe ich zutiefst das BGE. Als Alte rechne ich es nicht. Als Alte weiß ich einfach, dass es richtig ist. Als Alte finde ich dieses Recht in mir. Als Alte ruf und singe ich, such und finde es in dir. Wir alle wollen Frieden und Entwicklung. Wir wollen kreativ und liebend leben. Wir alle wollen Liebe sein. Ja, wir sind alle auf der Suche nach der Wahrheit. So heißt das nächste Stück. Bitte, Felix. Ja, okay, jetzt dürfen wir noch Schlussworte sagen. Ich fange gleich mal schnell an damit, weil es ist so, dass wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommen sollte oder schon da ist, dann fängt es nämlich sofort in euren Köpfen an. Und ich finde, da gehört es auch hin zu dieser Kreativität, die dann beginnt im Geiste, wenn man einfach sich überlegt, es ist schon da. Ich will kein Schlusswort sagen. Ich war mein Schlusswort. Dann gehen wir weiter zu den Hinweisen und Terminen. Das nächste, das 15. Café zum bedingungslosen Grundeinkommen, das BGE Café, ist am Samstag, den 1.10. um 14 bis 16 Uhr in der Fritz-Mühlen-Bäckerei in der Müllerstraße 46. Oh, jetzt bin ich schon dran. Also am 5. Oktober findet um 20 Uhr ein Vortrag, also eine Veranstaltung statt im Theater Leo 17. Das ist in der Leopoldstraße 17, also direkt an der U-Bahn-Station Giselastraße. Also der Titel heißt Vom Ellbogen zum Virtuosen, der Sinn von Krisen und das Potenzial unserer Kultur. Das Besondere an der Veranstaltung ist, dass versucht wird von Herrn Achazi, Herrn Yoshida und Frau Zaplin, in die künstlerische Elemente, also Musik und Dias von Bildern und Literatur zu verbinden mit wirtschaftsgeschichtlichen Reflexionen, um eben zu zeigen, wie sich in der Neuzeit unsere jetzige Wirtschaft herausentwickelt hat und wie in dieser Entwicklung die Keime liegen für eine zukünftige solidarische Wirtschaft. Also ich finde das ein spannendes Experiment, eben die Wissenschaft muss künstlerisch werden, wenn sie das Leben fördern will, und an diesem Abend wird versucht, das an diesem Thema zu verwirklichen. Der Eintritt ist frei übrigens. Dann haben wir das nächste Treffen des Arbeitskreises Paradigmenwechsel am Mittwoch, den 19.10. um 19.30 Uhr in der Nikolaistraße 17. Gut, dann habe ich auch noch was, das geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar vom 13. Oktober 2011 bis zum 16. Oktober, also Donnerstag bis Sonntag, da findet in Murnau eine Veranstaltung statt, Geld und Kapital, der erweiterte Kunstbegriff, der Blaue Reiter, wo halt in bewusster Anknüpfung an die künstlerischen Arbeiten von Kandinsky, von Marx, an den Almanach der Blaue Reiter, der glaube ich so vor etwa 100 Jahren erschienen ist, eben versucht wird, ja, die Begriffe Geld und Kapital zu fassen. So, und zwar eben wiederum auf eine Weise, die eine zukunftsfähige, solidarische Wirtschaft tragen kann. Bernd Senf hält einen Vortrag am 13. Oktober. Johannes Stüttgen beginnt am 14. Oktober auch mit einem Vortrag und dann macht er am 15. das Seminar. Am 16. gibt es dann eine Führung im Marktmuseum in Kochel. Das Ganze findet statt in Murnau in der Stadthalle, jetzt muss ich noch kurz gucken, Kultur- und Tagungszentrum Murnau, Kohlgruberstraße 1. Aber man kann auch im Internet das nachsehen unter worldwideweb.omnibus.org. Okay, dann suchen wir die mit dem letzten Kapitelchen. Und Sie hörten eine Sendung von Alvia, das neue Miteinander, und der Initiative IDTT auf Radio Lora 92.4. Heute waren im Studio Antje Buse, Sibylle Burmeister, Peter Utters, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Die Moderation hatte ich, Fritz Letsch, und in der Technik waren Felix Jakowitz und Felix, unser neuer Praktikant, dazu. Unser nächster Sendetermin ist am 26.10.2011 zum Thema Freiheit. Was gibt uns das Grundeinkommen an Freiheit? Das ist wahrscheinlich sehr viel leichter für alle zu denken. Dankeschön und schönen Abend.